Kundgabe 1858. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.03.1941. Tatkräftige Hilfe durch Lichtwesen und Menschen. Der Geisteszustand der Menschen erfordert eine tatkräftige Hilfe, sowohl von Seiten der Lichtwesen als auch der Erdenmenschen, die eine gewisse geistige Reife erlangt haben und nun fähig sind, den Mitmenschen beizustehen in ihrer Not. Der Einsatz ihrer ganzen Person ist dazu nötig. Doch erkennt er die Gefahr, in der sein Mitmensch steht, so ist er auch zu jedem Opfer bereit, sofern er selbst in der Liebe steht, was ja die Vorbedingung ist zu einem geistigen Reifegrad, in dem er sich erlösend betätigen kann. Den Lichtwesen liegt gleichfalls die Sorge um die Erdenmenschen ob. Sie suchen jede nur mögliche Hilfe zu bringen in Form von irdischem Leid, das die Menschen nachdenklich machen und ihren Sinn der Ewigkeit zuwenden soll. Und also ist jegliches Geschehen, das die Menschen schmerzlich berührt, anzusehen als ein notwendig gewordenes Hilfsmittel zur Behebung der geistigen Not. Es ist nur ein sehr kleiner Teil, der Gott im Herzen trägt. Doch die meisten Menschen lächeln nur bei der Erwähnung des göttlichen Namens, weil ihnen der Glaube völlig mangelt. So wie dem Menschen das Leben erträglich ist, macht er sich keine Gedanken über geistige Probleme. Er ist so vollauf vom irdischen Leben in Anspruch genommen, dass ihm die Gedanken an Gott und seinen Erdenlebenszweck nur höchst selten auftauchen und auch schnell wieder verworfen werden. Denn sie sind ihm unbehaglich, solange ihm noch das irdische Leben Erfüllung bringt. Greift aber das Schicksal mit rauer Hand in dieses Leben ein, dann erscheint ihm irdischer Genuss banal. Seine Gedanken beginnen in anderen Regionen zu wandeln. Es führt das Leid den Menschen näher zu Gott. Und darum kann es ihm nicht erspart werden in einer Zeit, wo die Menschheit gottfern ist. Wo der Einfluss der Lichtwesen zu gering ist, wo der Mensch von seinem Mitmenschen nicht gehört wird, dort sucht Gott, durch Kummer und Leid, die Menschen gefügig zu machen, will er sie nicht untergehen lassen, sondern sie vom ewigen Tode bewahren. Und dies wird die Menschheit noch erdulden müssen. Sie wird unsägliches Leid noch über die Erde kommen sehen, oft untragbar scheinend und viele Schmerzen auslösend. Jedoch die Liebe Gottes bestimmt es so, um den Menschenseelen zu helfen. Die Wahrheit Gottes kennt die Wege, die zu ihm führen, und nichts, was geschieht, ist ohne Sinn und Zweck. Darum, was auch kommen mag, es muss der Mensch stets wissen, dass Kummer und Not, Sorgen und Qualen die einzigen Hilfsmittel sind, die gefährdeten Seelen dem Verderben zu entreißen. Denn es darf das Ringen um die Seelen nicht nachlassen. Alles muss tätig sein, ihnen Hilfe zu bringen, und keine Stunde soll gezögert werden, wenn es gilt, den verirrten Menschen beizustehen. Denn es drängt die Zeit, und es wird daher immer merklicher die Hand Gottes eingreifen, auf dass die Menschen in der Not zu Gott finden und ihre Seelen nicht verloren gehen. Amen.